Ich bin tief in Gedanken und wiederum doch nicht bei mir. Ein Spielfilm mit samtschwarzen Balken. Ich sehe Hochglanzporträts von dir, Bilder aus Zeiten der Jugend, Bilder von heute und jetzt. Nicht immer waren wir zusammen, doch verbunden bleiben wir bis zuletzt. Und deswegen, verstehst du jetzt erst recht. Können dir diesen Augenblick für mich, so als wär ich dort mit dir im Angesicht. Der Schönheit dieses Ortes nimm ich mit. Gönn dir diesen Augenblick für mich. Nimm ich mit. Gönn dir diesen Augenblick für mich. So als wär ich dort mit dir im Angesicht. Der Schönheit dieses Ortes nimm ich mit. Nimm ich mit. Kann diesen Ort grad nicht verlassen. Doch wünsch ich wäre jetzt bei dir. Gib zu, es wird mir besser passen. Doch im Moment bin ich noch hier. Kann diesen Ort noch nicht verlassen. Doch wünsch ich wäre jetzt bei dir. Gib zu, es wird mir besser passen. Doch im Moment bin ich noch hier. Und deshalb. Deswegen verstehst du jetzt erst recht. Gönn dir diesen Augenblick für mich, so als wär ich dort mit dir im Angesicht. Der Schönheit dieses Ortes nimm ich mit. Gönn dir diesen Augenblick für mich. Für mich, so als wär ich dort mit dir im Angesicht. Der Schönheit dieses Ortes nimm ich mit, nimm ich mit. Und wenn du dann wieder bei mir bist, erzählst du mir alles genau. Deine Worte erzeugen die Bilder, als würde ich durch deine Augen schauen. Gönn dir diesen Augenblick für mich, so als wär ich dort mit dir im Angesicht. Der Schönheit dieses Ortes nimm ich mit.